إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب العاشر، باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum. Und wir machen weiter, wir sind alle von Riyadh, mit Riyadh al-Salihin. Ich hoffe, dass man im Internet gut hören kann. Und wir sind in Kapitel 10. Jetzt könnt ihr hören. Kann man hören jetzt? Kann man jetzt hören? Jemand hat von mir ein Mikrofon weggenommen. Das ist diese. Hören schon. Kapitel 10. Initiative zu Wohltätigkeit und Ermutigung. Diese eifrig und ohne zu zaudern in Angriff zu nehmen. Das ist dieser Kapitel werden wir, inshallah, mit diesem Kapitel werden wir heute anfangen, Bidnita. Unser Unterricht ist nochmal Barakallahu fikum auf Arabisch und Deutsch. Und ich bitte Brüder und Schwestern, dass sie Geduld zeigen. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. هذه الآية من سورة البقرة بارك الله فيكم. الآية 148. قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله فيكم. هذه الآية من سورة آل عمران، من سورة آل عمران. وأما قول المؤلف: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، يتضمن أمرين. الأول: المبادرة والمسارعة إلى الخير. والثاني: أن الإنسان إذا عزم على خير فلا يتردد في وليمضي في هذا الخير ولا تعجز. فالإنسان ينبغي له أن يسارع في الخيرات، فإذا كان في شيء من الخير فليبادر إليه إلى فعله. ولكن الإنسان قد يتوانى أحيانا أو يتكاسل بحجة أنه لا يقدر أو لا يستطيع، ولكن هو لا يدري ماذا يحصل له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. يعني الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء من الخير مثاله الحج فليفعل، وإلا قد يمرض أو قد ما يكون لديه من المال في ذلك الأحيان أو ما يكون عنده راحلة فليفعل ذلك. فذلك بارك الله فيكم، المسألة تدور حول قضيتين أساسيتين: المبادرة والمسارعة في الخير، وعدم التردد في الخير إذا عزم الإنسان عليه، لأنه يقولون خير البر عاجله. يعني الإنسان يتعجل في البر حتى ما يضيع عليه الوقت، ما يضيع عليه الوقت. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات أي معناها اسبقوا إليها، اسبقوا إليها، وهو أبلغ من قولي سابقوا إلى الخيرات. فالاستباق بمعنى أنه كلما وجد خير يعني يبادر إليه ويسارع إليه ويسبق إليه، مثل أن الإنسان في الصلاة يقف في الصف الأول، يقف في الصف الأول، وليس أنه مثلا دائما يرجع إلى الخلف، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Dieses Kapitel und zwar die Initiative zur Wohltätigkeit und Ermutigung, diese eifrig und ohne zu zaudern in Angriff zu nehmen, das ist eine sehr wichtige Handlung und Haltung für einen Muslim. Und hier kann man zwei Themen feststellen. Erstmal, dass man eifrig und schnell die Wohltätigkeiten und die guten, die tugendhaften Handlungen macht. Und zweitens, dass man das nicht, dass man ohne zu, wenn man Wohltätigkeit hat und wenn man Gutes hat, Barakallahu fi. Und das sind die zwei Themen, die wir in diesem Kapitel haben, weil der Autor Rahimahullah darüber gesprochen hat. Das heißt, man sollte nicht faul werden und man darf nicht die Taten mit Langeweile begehen, sondern man sollte versuchen, die Taten eifrig und ohne zu zögern zu praktizieren, und man darf nicht faul werden, weil es sein könnte, dass man faul wird in bestimmten guten Taten. Der Prophet Muhammad sallam hat uns erklärt, wie der Gläubige sein sollte. Der sagte: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Das wird der starke, der starke Gläubige ist besser bei Allah subhanahu wa ta'ala und Allah liebt und beliebter bei Allah subhanahu wa ta'ala als der schwache Gläubige. Das wird in allen Bereichen, in allen Bereichen. Und es gibt in beiden Khair, es gibt bei den beiden Gutes, aber der Stärkere im Guten ist besser. احرص على ما ينفع. Das wird, versuch mal das zu tun, was nützlich für dich ist. Und zögere dabei nicht. واستعن بالله. Und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala und verlange Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تعجز. Das wird, du darfst keine Langeweile haben. Oder du darfst nicht faul werden. Du darfst nicht faul werden, wenn du etwas tust. Der Gläubige sollte sich beeilen, wenn der Gläubige eine gute Tat findet, was der Gläubige tun kann und verrichten kann. Das wird, ist das ein Gebet, dann sollte man beten. Ist das eine Spende, dann sollte man spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Und man sollte immer versuchen, barakallahu fikum, weil man nicht weiß, ob die Lage so bleibt oder nicht. ob die Lage so bleibt oder nicht, was man hat. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns ein Beispiel dafür gegeben. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns dafür ein Beispiel gegeben, indem er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch pilgern möchte, wenn jemand von euch pilgern möchte, dann sollte man sich beeilen. Dann sollte man sich beeilen, weil der Kranke krank werden kann. Oder du kannst kein Transportmittel mehr haben und es kann sein, dass du beschäftigt wirst mit etwas, was du natürlich nicht schieben kannst. Und deshalb, barakallahu fikum, ist dieses Thema wichtig für uns Muslime, damit wir, barakallahu fikum, immer versuchen, das Gute zu machen und dass wir nicht faul werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَةِ. Das ist die Ayah 148 von Surat al-Baqarah. Jeder hat eine Zielrichtung, zu der er sich hinwendet, so verteifert nach den guten Dingen, wo immer ihr auch sein werdet. Das wird verteifern hier im Guten, und das sollte man sich beeilen, wenn man das Gute tun will. In allen Bereichen dieser Religion, wie zum Beispiel im Gebet. Man sollte versuchen, in den ersten Reihen zu sein. Das wird als Mann. Als Mann versucht man, in den ersten Reihen zu sein, nicht in den letzten Reihen zu sein. Und immer so sollte der Muslim, barakallahu fikum, sein, indem der Muslim zum Beispiel versucht, zu spenden, zu fasten. Und er sollte sich beeilen im Guten, weil man nicht weiß, ob man weiterleben kann und darf oder nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala das entscheidet. وأما قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات فالمسارعة إلى المغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم المسارعة إلى المغفرة هي أن يسارع الإنسان إلى ما فيه مغفرة الذنوب من الاستغفار ومن الاتيان بالأمور التي بها تكفر الذنوب. يعني مثلا الاستغفار نقول استغفر الله العظيم اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أو الأمور التي فيها مغفرة مثل الوضوء، مثل الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة إلى غيره. يعني الإنسان إذا توضأ مثلا واستغفر الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. كيف تنال الجنة؟ بفعل المأمورات وترك المنهيات. ولا عمل للجنة إلا العمل الصالح، والعمل الصالح يشترط فيه أمران. الأمر الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي يسارع في الخير ويسارع إلى المغفرة ويسارع إلى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ قال تعالى عليه السلام، قال تعالى بارك الله فيكم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هم الذين ينفقون والذين يكظمون غيظهم ويعفون عن الناس عند المقدرة ويحسنون للناس. فالمحسن في هذه الآية هو الذي يحسن في عبادة الله الذي يحسن لخلق الله في التعامل معه. لذلك بارك الله فيكم، كانت هذه الآيات، يعني الآية الأولى والثانية، دليلا على أن المؤمن يحرص على الخير ويسارع في الخيرات ويتسابق في فعل الخير ويتنافس في فعل الخير مع الآخر. بارك الله فيكم. دي نيكست آية قصص من سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى sagt: Und beeilt euch um Vergebung von euren Herren und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Das wird das Paradies, ist für die Leute, die gottesfürchtig sind, vorbereitet. Das ist schon da. In dieser Aya, wie die andere Aya, es gibt Beweis, dass der Gläubige sich beeilt, Gutes zu tun, Schlechtes zu verlassen, dass der Gläubige wohltätig ist. Und hier war Allah fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Beeilt euch um Vergebung von euren Herren. Was bedeutet beeilt euch um Vergebung und Verzeihung? Das heißt, dass man erstmal sagt: Oh Allah, verzeih mir und vergib mir, aber das muss vom Herzen kommen, wenn man sagt: Oh Allah, verzeih mir und vergib mir. Und dass man auch die Taten, die Handlungen, die mit der Verzeihung verbunden sind, praktiziert im Leben. Also diese Handlungen, die sind, wie zum Beispiel Wudu machen oder die 5 Gebetszeiten zu verrichten oder Jumu'ah zu Jumu'ah. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn man Wudu macht und nach dem Wudu sagt: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wenn man dieses Gebet sagt, dann werden die Türen des Paradieses für diese Person geöffnet. Und er kann durch ein Tor reingehen, was er will. Und so, barakallahu fikum, man sollte 2 machen. Das wird, wenn man die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala haben möchte. Erstmal, dass man sagt: Oh Allah, verzeih mir, vergib mir. Und dass man die Taten begeht, die mit der Verzeihung verbunden sind. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Wa jannah arduha samawat wal ard. Das heißt, es gibt natürlich auch Paradies. Und man beeilt sich, um das Paradies zu bekommen. Wie bekommt man das Paradies? Indem man gute Taten begeht. Indem man das Gute tut und das Schlechte verlässt. Und so wird man das Paradies bekommen. Und wenn man Gutes tut, dann gibt es 2 Bedingungen. Um eine Handlung als gut zu bezeichnen, haben wir 2 Bedingungen, barakallahu fik. Die erste Bedingung ist, dass die Handlung nach der Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. ist, verrichtet wird. Und die wichtigere Bedingung in diesem Zusammenhang oder Voraussetzung ist, dass die Niyya, die Absicht bei der Handlung für Allah subhanahu wa ta'ala rein ist. Das heißt, Ikhlas al-Niyya wa Tajrid al-Mutaba'ah. Wenn man das hat, wenn man sich beeilt, um Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen und das Paradies zu bekommen, dann will man das Paradies als Belohnung geben. Dieses Paradies, die Weite vom Paradies ist wie die Himmel und die Erde. So groß ist dieses Paradies. Für wen ist dieses Paradies vorbereitet? Für die Gottesfürchtigen, für die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Was wird fürchten? Das heißt, diese Leute, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen, und Allah liebt die Gutes Tuenden. Das bedeutet, barakallahu fikum, das sind Eigenschaften von diesen Leuten, die gläubig sind, die das Paradies bekommen werden. Diese Leute, die geben für Allah subhanahu wa ta'ala, spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Leute, die können sich zurückhalten, wenn sie auch genervt sind. Diese Leute verzeihen andere Menschen, wenn auch die Menschen mit ihnen schlecht gemacht haben. Und diese Leute tun Gutes, die sind Muhsinun, das wird, die sind die Gütigen. Das heißt, sie praktizieren die Religion richtig für Allah subhanahu wa ta'ala und sie behandeln auch die Leute gut. Wenn man das hat, dann wird man den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Barakallahu fi. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم هذا الحديث بادروا بالأعمال أي أسرعوا إليها أسرعوا إلى الأعمال الصالحة قلنا العمل الصالح يجب أن يتوفر فيه شرطان الشرط الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن أي عمل لا تكون النية فيه خالصا لله سبحانه وتعالى فهذا ما يقبل وأي عمل ما يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يقبل فإما أن يدخل الإنسان في الشرك والعياذ بالله وإما أن يدخل بالبدعة إن لم يتوفر هذان الشرطان فبادروا بالأعمال الصالحة بادروا بالأعمال الصالحة يعني أسرعوا بالأعمال الصالحة لأنه سيأتي زمان فيه فتن كقطع الليل المظلم كما الليل هذا الليل المظلم أنت ما ترى بالليل ما تستطيع أن ترى وكذلك لما تأتي الفتن ما يستطيع الإنسان أن يرى لأنها تأتي من كل جانب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم والفتن منها ما يكون من الشبهات ومنها ما يكون من الشهوات فكل فتنة مبنية على الجهل فهي شبهة والشهوة هي الأمور التي يريدها الإنسان على الرغم من أنها قد تكون لهذا الإنسان حراما قد يشتهي الإنسان شيء ولكن يكون حلالا بالنسبة له أنت تشتهي أن تأكل شيء وتستطيع أن تشتري فهذا ما في شيء ولكن لما تشتهي شيء وما تستطيع تفعله فتفعل ذلك حراما فهذا هو الذي لا يجوز في ديننا بارك الله فيك وهذه الفتن كثيرة والفتنة هي من باب الابتلاء بارك الله فيكم فالله سبحانه وتعالى يفتن العباد حتى يميز الله سبحانه وتعالى بين الخبيث والطيب خذوها معكم روحوا من هنا روحوا من هنا يلا روح من هنا شرب وروح هنا مو كله شوي كمان عم بيزلوا كده طيب بارك الله فيكم شو اللي هو إذن الفتنة هي بارك الله فيكم من باب الابتلاء والفتنة قد تكون فتنة شهوة وقد تكون فتنة إرادة إذا كانت من باب الشهوة وأما من باب الشبهات فقد تكون في فهي مبنية غالبا على الجهل مثل البدع الشبهات يعني طبعا مثل البدع والفتن التي حصلت لبعض الناس في عقائدهم فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الفتن، وأن هذه الفتن ستكون كقطع الليل المظلم، ستكون كثيرة. ماذا يحصل في هذه الفتن؟ بارك الله فيكم، يمسي أو يصبح مؤمنا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا. والعرض هنا ليس فقط المال، وإنما قد يكون لجاه أو رئاسة أو نساء أو غير ذلك. فكل شيء في الدنيا يسمى عرض، لكن هذا يسمي أهل العلم الأعراض أو أعراض الدنيا، اللي هي الأمور التي تكون لك في هذه الدنيا. فهؤلاء يبيعون دينهم بعد أن يفتنوا في دينهم. فذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم، يعني التشهد، فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الإنسان يستعيذ، عليكم السلام، الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن بكل أنواعها، سواء كانت شهوات، سواء كانت شبهات، سواء كان في أي شيء، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم. بحديث ليفية يها بن إرسمان، حديث بالمية نما بايميون بايش إن شاء الله اسمه ني بالمية است 88 بايش 87 von Abu Huraira رضي الله عليه بليفة، dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte: wer teilt gute Werke zu tun, dann bald wird es Ketten von Versuchungen geben, Finsternisse, eine über der anderen. Der eine steht am Morgen auf als Gläubiger und wird am Abend als Ungläubiger zu Bett gehen. Und der andere wird sich am Abend als Gläubiger ins Bett legen und wird am Morgen als Ungläubiger aufstehen. So wird der Mensch immer bereit sein, sein Glauben für die Güter dieser Welt zu verkaufen. Das ist ein Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Das ist natürlich eine angstmachende Überlieferung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie das mit uns Menschen sein wird. Barakallahu fikum. Und zwar, man sollte sich beeilen, gute Taten zu begehen, weil man nicht weiß, was später wird. Was man später machen wird und was später mit uns wird. Das wird verteifert und beeilt euch, im Guten oder Gutes zu tun. Was sind diese guten Taten? Passt auf, Barakallahu fikum, da muss man hier aufpassen, da muss man hier verstehen. Eine gute Tat in unserer Religion hat zwei Voraussetzungen, zwei Bedingungen. Wenn sie nicht dabei sind, dann wird diese Tat nicht als gut bezeichnet. Wenn man das auch vielleicht als gut sieht, aber das ist nicht mehr gut. Die guten Taten in unserer Religion haben zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, dass die Niyya für Allah subhanahu wa ta'ala rein ist. Die zweite ist, dass die Tat verrichtet wird nach der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn eine von diesen zwei Voraussetzungen nicht vorliegt, dann ist die Tat nicht mehr, gute Tat, und das wird von Allah subhanahu wa ta'ala nicht angenommen. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Man sieht, dass manche, barakallahu fikum, man sieht, dass manche Leute vielleicht äußerlich gut tun, aber das wird von ihnen nicht angenommen am letzten Tag. Warum? Weil diese Leute schlechte Absichten gehabt haben. Oder die Absicht, das war nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Oder umgekehrt. Eine Person hat gute Absicht, aber diese Person praktiziert nicht nach der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deshalb wird diese Tat nicht als gute Tat bezeichnet. Und dafür, barakallahu fikum, braucht man nach Wissen zu suchen, damit man entscheidet, was gut ist und was schlecht ist. Nicht, dass man schlecht macht und dann denkt man ja, ich hätte Gutes getan. Der Prophet sagte, badiru bil a'mal. Das bedeutet, beeilt euch in guten Taten. Dann sagte der Prophet Muhammad fitanan ka qita'il layl al-muzlim. Das bedeutet, es werden Versuchungen kommen wie die Nacht. Wie die Nacht. Die Nacht. Es ist sehr dunkel. Und wenn du in Dunkelheit bist, dann tappst du im Dunkeln, sagt man. Du weißt nicht, was du tust. Es werden Versuchungen kommen. Die sind wie die Nacht. Du wirst nicht mehr wissen. Du hast kein Licht von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb machst du schlecht und du denkst, du machst gut. Und wenn du gut machst, du denkst, du machst schlecht. Du weißt nicht mehr, was du tust. Aber es gibt natürlich einen Ausweg. Diese Fitten, diese Versuchungen, die sind erstmal als Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschen. Zweitens aber, das sind auch eine Möglichkeit, damit Allah subhanahu wa ta'ala sieht, wer richtig ist und wer falsch ist. Allah weiß doch alles, aber der zeigt uns, das war falsch und das war richtig, durch diese Versuchungen, die wir haben. Und es gibt zwei Hauptarten von Versuchungen. Shubuhat, Unklarheiten, und Shahawat, das wären Begierden. Es gibt Begierden, es gibt manche Leute, die haben Begierden, die wollen das befriedigen, egal wie. Und deshalb tun sie auch Haram. Und deshalb sagt man, der ist meftun, der ist versucht worden, der hat Probleme. Warum? Weil er diese Begierden nicht steuern kann. Oder sein Verlangen nach Begierden nicht steuern kann. Und von der anderen Seite sind diese Unklarheiten im Glauben oder im Weg. Deshalb macht man Neuerungen, praktiziert man Neuerungen und das kommt durch diese Versuchungen. Barakallahu fikum. Deshalb sollen wir aufpassen. Und der Prophet Muhammad hat uns davor gewarnt, dass man nach diesen Versuchungen sozusagen Maßstab des Lebens macht. Das darf man nicht. Sondern man sollte immer überlegen, was ist richtig und dafür braucht man Wissen. Wenn man kein Wissen hat, Dann wird man schnell in Versuchungen reinfallen. Sehr schnell. Aber wenn man Wissen hat, wenn man die Gelehrten fragt, dann wird man immer geschützt bleiben. Wenn man den Weg kennt, wenn man das Licht hat, wenn du im Dunkeln bist und du hast Licht, dann siehst du deinen Weg. Aber wenn du im Dunkeln bist und du hast kein Licht, dann siehst du gar nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann sagt diesbezüglich, barakallahu fikum, gesagt, يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. Derjenige ist am frühen Morgen noch gläubig, aber Abend verlässt er seine Religion. Und umgekehrt. Abend ist er gläubig, am frühen Morgen verlässt er die Religion. Warum? Wegen الدُّنْيَا. الدُّنْيَا بَرَكَ أَوْدَى عَرَضَ الدُّنْيَا. Das heißt, بَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ عَرَضُ الدُّنْيَا هِيَا Güter, die wir haben. Und diese Güter, die sind verschieden. Das heißt, es kann sein Frauen, es kann sein Frauen, es kann sein, barakallahu fikum, Geld, Vermögen, es kann Macht sein, Macht, oder es kann was anderes sein, in diesem Leben. Alles, was du in diesem Leben hast, das ist für dich von diesen Gütern des Lebens. Ob du Frau, Kinder, Vermögen, alles, was in diesem Leben ist. Und es gibt manche, die ihre Religion verkaufen, für diese Güter, diese Welt oder diese Dunja. Ist ihm egal. Hauptsächlich, der bekommt das, was er will, auch wenn er den Islam, wal-iyadu billah, hinter seinem Rücken tut. Und deshalb die Fitna ist sehr groß. Und immer wenn die Leute unwissend sind und wenn die Leute in einer Situation leben, dass wenige Gelehrten dabei sind, dann ist die Möglichkeit mehr und der Tendenz, dass die Leute ihre Religion verlassen, größer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي سروعة أو سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر قطع الذهب أو الفضة عقبة بن الحارث رضوان الله عليه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وتخطى الرقاب ما معنى تخطى الرقاب؟ يا أخوة انتبهوا تخطي الرقاب هو لما يكون الناس جالسون لما يكون الناس جلوسا وتدخل أنت وتفصل بينهم وتدخل بينهم هذا قبل الصلاة ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب في رجل دخل الجمعة فبدأ يتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت اجلس فقد آذيت ما يتخطى الرقاب أما لو كان بعد الصلاة والإنسان عنده حاجة ويجب أن يخرج فيجوز له أن يمر بين الصفوف بسرعة أما قبل الصلاة فلا فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى الرقاب مسرعا إلى بعض حجر نسائه الحجرات كان المسجد وكان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحدة حجرة حول المسجد ولها باب إلى المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى حجرة من الحجرات فالناس تعجبوا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إليه ووجد فيهم استغرابا لأن الناس فزعوا من سرعته يعني خافوا ما الموضوع فالنبي ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته التبر هو قطع من الذهب أو قطع من الفضة كرهت أن يحبسني هذا بالنسبة للأمانة أمانة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا كنت أنت مؤتمنا بشيء فعليك أن تؤديه يعني مثلا أحد الناس يعطيك يقول هذه صدقة فأديها فأنت يجب أن تؤديها ما تتركها حتى ما تستطيع أن تؤديها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها أنه كان عنده شيء من الذهب قد أعطيه صلى الله عليه وسلم يكون مال صدقة أو يكون مال زكاة فما صدق به بسرعة حتى ما يحبسه ذلك عن عليه وعلى آله وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة هذا هذه القطع أو هذه القطع من الذهب أو الفضة وفيه بارك الله فيكم المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التهاون في فعل الخير لأنه نحن نتكلم بارك الله فيكم الباب الذي نتكلم عليه هو المبادرة إلى الخيرات وأن الإنسان ما يتردد في فعل الخير أن الإنسان ما يتردد بارك الله فيكم في فعل الخير فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما تذكر أنه عنده شيء يجب عليه أن يتصدق به وأن يقسم بين الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فعل ذلك فالمسلم يجب عليه أن يبادر دائما في الخير ولا ينتظر ويقول فيما بعد فيما بعد فيما بعد لأنه هذا لن ينفعه في شيء. فالإنسان قد يقول فيما بعد ويؤخر ويؤخر ويؤخر ويؤجل، وقد يموت وهو عليه ما عليه. وبالنسبة لهذا الحديث كذلك، هذا يدخل فيه الدين. الإنسان إذا كان قد استدان شيء فعليه أن يعجل بأداء الدين، لأنه إذا مات وعليه دين نسأل الله السلام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أتوه بجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، ميت ترك الصلاة عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أوتي بجنازة يصلي عليها، فكان عليه ديناران، كان عليه ديناران دينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتها تحترق عليه في قبره هذه الدنانير. إلى أن تقدم أحد الصحابة وكان هو أبو قتادة رضي الله عليه، فقال يا رسول الله علي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي ذكرت. ذاك بارك الله فيكم، الإنسان يبادر في الخير ويسارع في الخير، لأنه ما يعرف، قد يمرض المريض، قد ينسى الإنسان، فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من السباقين إلى الخير. بارك الله فيكم. حديث نما أختن أختي وأشنن أختي شوامية. Es erzählt Abu Sirwa'a oder Sirwa'a Uqba ibn al-Harith. Er sagte, ich schloss mich dem Nachmittagsgebet hinter dem Gesandten Allahs in Medina an. Kaum als er das Gebet beendet hatte, stand er auf und eilte an den Reihen der Betenden vorbei zu einer seiner Kammern, so dass die Anwesenden erschraken. Als er zurückkam, erklärte er ihnen seine Eile, indem er sagte, es fiel mir ein, dass bei uns zu Hause noch ein Stück Gold oder Silber geblieben war, und ich beeilte mich zu meiner Entlastung und sorgte dafür, dass es rechtzeitig verteilt werde. Das ist bei Bukhari. In einer anderen Version auch bei Bukhari, ich hatte bei mir zu Hause noch ein Stück Gold oder Silber liegen, das zu Sadaqa bestimmt war, also Spende. Und ich wollte nicht, dass es noch über Nacht bei mir blieb. Barakallahu fikum, das ist ein Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man sich beeilt, indem man das Gute macht, und dass man nicht wartet, vielleicht dann hat man keine Zeit mehr, um das Gute zu machen. Und das ist sehr wichtig in diesem Hadith. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gebetet. Nach dem Gebet hat der Prophet Muhammad ist der Prophet Muhammad schnell gegangen zu einem Gemach von seinen Gemächern oder Kammer, von den Kammern von Frauen von unserem Prophet Muhammad. Der Prophet Muhammad hat die Moschee gehabt, und um die Moschee waren die Gemächer von seinen Frauen. Die waren so Räume, und jede Frau hat einen Raum, und die Tür ist zur Moschee. Und der Prophet Muhammad ging darin. Und der Prophet Muhammad lief zwischen den Reihen der Betenden, aber nach dem Gebet. Das kann man nach dem Gebet machen, aber vor dem Gebet eigentlich nicht. Vor dem Gebet sollte man nicht zwischen den Reihen laufen, sondern da sollte man warten. Barakallahu fikum. Und der Prophet Muhammad hat einen Mann gesehen, der ist zwischen den Reihen gelaufen, am Freitag war das, ist zwischen den Reihen gegangen, und der hat zwischen den Leuten getrennt. Er sagte ihm, sitz, du hast die Leute gestört. Sitz dich, du hast die Leute gestört. Deshalb sollte man das nicht machen, vor dem Gebet, dass man zwischen den Reihen läuft und geht. Aber nach dem Gebet kein Problem. Dazu in diesem Hadith, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallam ist auch ein Mensch, der vergisst. Und der Prophet Muhammad sallam hat hier das bemerkt nach dem Gebet, dass er noch ein Stück Gold oder Silber hat zu Hause, das war von Sadaqa. Die Leute haben das so gemacht, die kamen zum Propheten Muhammad sallam, sie haben ihm Gold gegeben oder Geld gegeben, sie haben ihm gesagt, oh Prophet, das ist Spende für Allah subhanahu wa ta'ala. تعالى. Und das ist Sadaqa, du kannst das selber verteilen. Hier. Und deshalb, nach dem Gebet hat er sich beeilt. Er hat gesagt, فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي. Das ist für mich eine Art Entlastung. Das ist für mich eine Art Entlastung, dass er nicht bleibt oder nicht wartet. Es kann sein, dass man stirbt und dass man diese Amana, barakallahu fikum, nicht gibt. Dazu in diesem Hadith, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gemerkt, dass die Leute das komisch fanden, was er gemacht hat. Normalerweise saß der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Gebet, der hat die Bittgebete gesagt, der hat die Erwähnungen gemacht, aber diesmal ist es so schnell gegangen, damit er das schnell verteilt. Für uns, wir reden über Wohltätigkeiten und dass man sich beeilt, im Guten zu tun und das Gute zu tun. Und so lernen wir von diesem Hadith. Sag nicht später und später, wenn du was Gutes machen willst, sondern tu es, weil du nicht weißt, ob du das tun kannst später oder darfst später. Und wir haben ein Beispiel genommen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und zwar, barakallahu fikum, das war mit Hajj. Der Prophet sagte, wer Hajj machen möchte, sollte sich beeilen, weil der Kranke krank sein kann oder die Person kann krank werden. Oder wenn du jetzt Geld hast, dann später hast du kein Geld mehr. Wenn du jetzt Transportmittelmöglichkeiten hast, später hast du nicht. Deshalb beeile dich. Und das gilt auch für Ad-Dain. Für, barakallahu fikum, für die Schulden. Das ist wie die Schulden auch, das gleiche. Wenn du Schulden gemacht hast, dann beeile dich, indem du das begleichst. Nicht, dass man immer sagt, nein, später, später, später. Nein, das ist falsch. Weil wenn du stirbst und du hast noch Schulden, dann wirst du im Grab, wal-iyadu billah, im Grab wird man zur Rechenschaft gezogen durch diese Schulden. Einmal haben die Sahaba einen Leichnam zum Propheten gebracht, damit er Leichnamgebet verrichtet, Salat al-Janaza. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hat diese Person Schulden gehabt? Da hat man gesagt, ja, 2 Dinar. 2 Goldmünzen. Er hat gesagt, betet. Der Prophet wollte nicht mehr beten, Leichnamgebet nicht mehr verrichten, weil die Person Schulden gehabt hat. Das aber aufpassen in diesem Zusammenhang. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich hab gesehen, dass sein Grab Feuer geworden ist, wegen dieser 2 Dinar. Dann hat ein Sahabi das beglichen. Ein anderes Mal hat ein Sahabi 3 Dinar Schulden gehabt. Der Prophet sagte, betet, der wollte nicht beten. Da hat man ihm gesagt, okay, wie viel sind das? Da hat gesagt, die haben gesagt, 3 Dinar. Ein Sahabi kam, radhiyallahu anhu, Abu Qatada, der hat gesagt, oh Prophet, ich zahle die Schulden. Ich begleiche die Schulden. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Leichnamgebet verrichtet. Barakallahu fikum, man sollte sich in allen Themen der Religion, die gut sind, beeilen. Aber im Schlechten nicht beeilen. Aber leider, wir sind in einer Zeit, dass viele Leute im Schlechten sich beeilen und im Guten weniger. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ma'al nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wir treffen uns morgen inshallah zum Unterricht nochmal. Gadan inshallah عندنا درس بين المغرب والعشاء. مع انه الوقت يعني غير ولكن مشكل. بين المغرب والعشاء باذن تعالى. وغدا نكمل انشاءالله في سبل السلام. سنتكلم نبدأ بباب الزكاة. كتاب الزكاة عفوا وليس باب كتاب الزكاة بإذن تعالى سنتكلم عليه. Morgen fangen wir, بارك الله فيكم, so ungefähr 18 Uhr an. Heute haben wir Probleme mit Internet gehabt, deshalb haben wir 30 Minuten Verspätung gehabt. Aber morgen inshallah machen wir dann weiter mit Subul Salam und wir fangen mit dem Buch von الزكاة an بإذن تعالى. Morgen zwischen Maghrib und Isha, das wird bei uns ungefähr zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, so 19:15 Uhr, بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. روح عدن. موجود هو برا؟ يلا روح عدن. قليل العفو، تخطي صلاه الجمعه خاصه ولا صلوات؟ الاصل صلاه الجمعه خاصه ولكن الصلوات الاخرى. في الصلوات الأخرى أيضا إذا محمد يدخل مثلا إذا في ناس هنا صح موجودين كليات وحاضرين حالا أنه يوقف الصف الأول، فهو يجي واحد يدخل بينهم يدخل بالصف الأول، هذا لا. ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم